Las Esmeralda Ralapeño. Silurian, give me this synthesizer. Meine Hitze brennt ein, eine Flamme, die ist so heiße und scharfe wie der Jalapeno. Ich bin ein Mann mit Temperamente. Spüre den Raus der Jalapeno. Meine Hitze brennt eine Flamme, die ist so heiß und scharf wie der Jalapeno. Ich bin ein Mann mit Temperament. Oh, oh Baby, nimm dich in Acht. Ich bring dir Jalapenos für diese Nacht. Oh Baby, nimm dich in Acht. Ich bring dir Jalapenos für diese Nacht. Ich bring dir Jalapenos für diese Nacht. Oh Baby, nimm dich in Acht. Ich bring dir Jalapenos für diese Nacht. Oh Baby, nimm dich in Acht. das, ich muss ja immer Friedhofsklo. Und da werden wir ganz schön froh. Wir essen die Jalapenos und gehen in die Jalapeno-Welt. Und dann zeige ich dir, was dir da so gefällt. Oh.